Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Tradition und moderne Musik des japanischen DJ Crush. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Join ears, mankind awakes. When you're living in this world, you got to survive. Shaitan is looking on the look, attacking from all sides. Witness before all eyes, the evidence of unseen. The power past our comprehension that controls all things. The battle fought by good and evil is a real contest. It is the outcome of the struggle that replay context. To all sex, sections, cruddy cliques, crews and clans. Good greens to bad lands, jump up to understand. I'm just a man, not the universal architect. We tread the face of this heavenly place and show respect. Tokyo, vom 2006, vom Album Stepping Stones, wo DJ Crush seine eigenen Stücke remixt. Diesen hier hörten wir am Harsh Mix. Das war Shinjiro zusammen mit Rapper Mos Def zu Stepping Stones und den teilweise radikalen Neubearbeitungen später nochmal. Hier ein sehr frühes Stück, das Crush auf dem Mowax-Label von James Lavelle herausbrachte. Vom Album Turntablism hören wir The Nightmare of Ungar. Sandro! Stay. 1999 in Europa erschien DJ Crush mit seinem Album Kakusai. Und dieses Instrumentalstück dokumentiert ganz gut den späten DJ Crush, der zwar immer noch eckig und kantig bleibt, aber es ziemlich gut versteht, komplexe, melancholische Instrumentals zu bauen. Ein besonders gelungener Instrumental findet sich auf dem Album Yaku und das nennt sich Transition. Es ist witzig, aus dem Info zu lesen, dass das belgische R&S-Label zu dem Album von DJ Crush und Toshinoro Kondo herausbrachte. Ausschnitt: Die Epoche des Techno ist Vergangenheit und die Sterne der Zukunft strahlen in anderen Bereichen. Die 90er gingen gerade zu Ende und die Kooperation von Crush und Kondo war das neue Ding. Wenn man so will, war das noch das eingängigste Album von Crush und das passt heute noch in jede Gastronomie, die relaxte Atmosphäre verbreiten möchte. Hören wir den Song Mugetsu. Ich habe es vorhin mal erwähnt, Stepping Stones ist so etwas wie ein Best-of von DJ Crush, aber eigentlich ist es ein völlig eigenständiges Album, und zwar, weil die Neubearbeitungen der einzelnen Songs so radikal anders sind, dass man bis auf die Raps und die Texte einen völlig neuen Kontext hat. Ich möchte das mal an einem Beispiel demonstrieren. Zuerst der Titel Mazo vom gleichnamigen Album von 1995 zusammen mit Black Thought und Malik B von den amerikanischen Roots, dann im Anschluss in der Stepping Stones Version mehr als 10 Jahre später. From the sense of me above, cause the tunnel is tough. Some lick shots with sound, some a bust from the cannon. Experts, original man, I'll examine. I am in fact lacking confusion as to what's real and what's illusion. I come from Philadelphia, where your health you never take for granted. It's hot as the equator in a cipher around the planet. Or abnormal, niggas appearing out of portals and demanding your soul. Who control the 8 immortals but the number 7 in this continual maze? Where nights fight with days, within my mind never wine blaze. And some say I should change my ways, but it's hard to hear the phrase through the halogen haze. Thoughts that will ever system never cease to excel. Great is the great lab dweller. The mentals of the router beyond any computer. The judge, prosecutor, or the drug distributor. Respect to the ex Lex Luger. My nigga Malik be the intruder. Fill a fifth dynasty's the future. And DJ Crush is the producer. You're dealing with the ginseng roots. We get your renaissance looser. Remember me, the thought I represent essentially. And mentally, eventually, you mention me as most high. My decibels are most fly. I come to paint your thoughts black. Your crush wears that. The roots bring it from the fill of fifth. Spill the gift, the melody of a felony is straight off a cliff. Now can I get a witness to dismiss Christmas from the mythless? Man, that's bogus, I try to stay focused. You would think it was the 4th of July, cause in Philadelphia, a round of applause light up the sky. Why don't ask me, subtle attitude sometimes nasty. Foul mouth bitches walk around looking trashy. Bimbos talking about whiz, the endo crack heads, leaving babies unattended at the window. To see death and brothers with strikes who got 3 left. I'm trying to make it, cause if I don't I'll probably take it. But perseverance is a virtue. The person that you think you hurt and might hurt you. Your celly might chirp too. Perhaps I go to court this time when I'm summoned. But I'm a rebel to the system, so I might not be coming. So if I fail, man, just get up the bell. It's just more time to write another story to tell. Ill elements, drop intelligence. Black thought, Malik, beef up other irrelevance. We got strain on the brain from bodies left in the dust. Man, just leave it to us. Luke, man, you aim and I bust. Fuck betrayal, distrust. Over tracks, we lust. With DJ Crush from Japan, so no more need to discuss. Crush from Japan, so no more need to discuss. Confusion as to what's real and what's illusion. I come from Philadelphia, help, you never take for granted. As hot as the equator in a cipher around the planet, or abnormal niggas appearing out of portals and demanding your soul. Who control the eight immortals but the number seven in this continual maze, where nights fight with days. Within my mind, marijuana blaze, and some say I should change my ways, but it's hard to hear the phrase through the havoc and haze. Thoughts that were lyricism never cease to accelerate. It's the great lab dweller, the mentals of the router beyond any computer, the judge, prosecutor, or the drug distributor. Respect to the ex Lex Luger, my nigga Malik be the intruder. Fill a fifth dynasty's the future, and DJ Crush is the producer. He dealing with the ginseng roots, we get your renaissance looser. Remember me, the thought I represent essentially and mentally. Eventually, you mention me as most high, my decibels are most fly. I come to paint your thoughts black, your crush, where's it at? Christmas from the Mifflis. Man, that's bogus. I try to stay focused. You would think it was the 4th of July. Cousin Illadelph, a round of applause. Light up the sky. Why don't ask me? Subtle attitude, sometimes nasty. Foul mouth bitches walk around looking trashy. Bimbos talking about where's the endo. Crack heads leaving babies unattended at the window. To see death and brothers with strikes who got three left. I'm trying to make it, cause if I don't, I'll probably take it. But perseverance is a virtue. The person that you think you hurt, it might hurt you. Your celly might chirp too. But as I go to court, when I'm summoned, but I'm a rebel to the system, so I might not be coming. So if I fail, man, let's get up the bell. It's just more time to write another story to tell. Ill elements, drop intelligence. Black thought, believe, beef up other irrelevance. We got strain on the brain from bodies left in the dust. Man, just leave it to us. Look, man, you aiming our bust. Fuck betrayal, distrust. Over tracks, we lust. We DJ Crush from Japan, so no more need to discuss. Ich habe es schon erwähnt, Crush hat 49 Länder besucht und ist ein vielgebuchter DJ. Ich habe ihn mal in Deutschland gesehen und nicht den Eindruck gehabt, dass er strikt sein Programm durchzieht, sondern immer versucht, die Folklore des Landes mit einzubinden, wo er gerade auflegt. So war es kein Wunder, dass in seinem Set auf einmal ein Stück von Kraftwerk auftauchte, das er je nach Reaktion sofort mit einem oder mit etwas völlig anderem verbunden hat. Hört man sich seine Alben an, so hat man das Gefühl, er legt mental im Zen-Kloster genauso wie auf den Hauptverkehrsstraßen Tokios auf. Hören wir vom Album My Light das Stück Yugoya. Thank you. DJ Crush ist neben seiner Tätigkeit als DJ und Produzent auch Musiker für Filme und Werbespots. Hört man sich seine Instrumentals an, wie beispielsweise die auf der CD 2 von Stepping Stones, dann braucht man fast kaum einen Film, er läuft schon so im Kopf ab. Hören wir den Track Outro. Das Album Yaku, das 2004 erschienen hat, wenige Rap-Stellen und ist instrumental angelegt. Crush definiert hier Trip-Hop, als der schon längst wieder out war und wird es auch sicher neu entdeckt werden, wenn es ein Trip-Hop-Revival gibt. Er bleibt auf jeden Fall seinem Stil treu. Hören wir den Song Pretense. Es gibt viele Kollaborationen mit DJ Crush, der kein musikalisches Genre scheut, wenn es in seinen Kontext passt. Bemerkenswert ist eine Zusammenarbeit mit der belgischen Band Zap Mama, die besonders durch ihren innovativen Gesangsstil zu überzeugen wissen. Auf dem Album Zen gibt es dann eine wirklich tolle Kombination aus typischen Crush-Elementen und den Gesangstalenten von Zap Mama in Form des Songs Danger of Love. Kuseki, nochmal ein Titel von DJ Crush und dem Trompeter Toshinori Kondo vom Album Kyoko. Das war es auch schon fast in diesem Soundtrack, in dem es um die Musik des japanischen DJ Crush ging. Hören wir bis zu den Nachrichten noch den Song 2 vom Album Yaku. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern.